Vollständig abhängig sollen die reichen Witwen in allen ihren Entscheidungen von ihrem Beichtvater werden, der sie immer mehr durch kluge Behandlung zu gewinnen hat. Namentlich soll er bedacht sein, sie von anderen Geistlichen fernzuhalten und sie vor einem Eintritt in ein Kloster zu warnen, sonst könnte doch vielleicht der sichere Raub dem Orden noch verloren gehen. Zitat: Damit eine Witwe über die Einkünfte, welche sie besitzt, zugunsten der Gesellschaft verfüge, stelle man ihr den vollendeten Zustand der Heiligen vor, welche, nachdem sie die Welt und ihre Verwandten verlassen und ihren Gütern entsagt hatten, mit großer Resignation und Herzensfreudigkeit Gott gedient haben. Man setze ihnen in dieser Beziehung auseinander, was sich in der Verfassung und den Verordnungen der Gesellschaft Jesu über solchen Verzicht auf alles und über solche Entsagung findet. Man führe ihnen die Beispiele von Witwen an, welche zu Heiligen emporgestiegen sind, indem man ihnen Hoffnungen auf Heiligsprechung macht für den Fall, dass sie so bis an ihr Lebensende fortfahren würden, das heißt, ihre Güter der Gesellschaft Jesu weiter übereignen. Man mache sie darauf aufmerksam, dass den Unsrigen der Einfluss beim Papste hierzu nicht fehlen würde. Die Beichtväter sollen ihnen vorschlagen und raten, regelmäßige Jahresgelder und Abgaben zu entrichten, womit alljährlich die Kollegien und Professhäuser Berufsschuldentilgung unterstützt werden sollen, insbesondere das Professhaus in Rom. Wenn eine Witwe bei Lebzeiten ihre Güter nicht ganz der Gesellschaft verschreibt, soll ihr bei Gelegenheit und besonders wenn eine schwere Krankheit eintritt oder sie in Lebensgefahr schwebt, die Bedürftigkeit, die Neuheit und die große Menge so vieler Kollegien vor Augen gestellt werden, welche noch nicht genügend fundiert sind. Sie soll in verbindlicher, aber entscheidender Weise angehalten werden, hierfür Ausgaben zu machen, wodurch sie den ewigen Ruhm ernten wird. Zitat Ende. Die Kinder solcher Witwen sollen durch teuflische List der Mutter genommen werden. Zitat: Die Mütter müssen entsprechend angewiesen werden, ihren Kindern von frühester Jugend an mit tadelnden Worten, Rügen, Strafen usw. so zuzusetzen. Zitat Ende. Damit das Elternhaus den Kindern zur Hölle wird und sie sich von der unerträglichen Mutter strahlend in das Kolleg retten lassen. Zitat: Wenn dieselben, also die Kinder, namentlich die Töchter, herangewachsen sind, sollen sie ihnen weiblichen Schmuck und Kleinodien versagen, indem sie oft den Wunsch aussprechen und Gott darum bitten, sie möchten sich dem geistlichen Stande zuneigen. Mit den Söhnen der Witwe sollen die unsrigen Vertrauten Umgang pflegen, wenn sie für unsere Gesellschaft sich zu eignen scheinen, sollen sie zu gelegener Zeit in das Kollegium eingeführt werden. Die Mutter soll ihnen die Schwierigkeiten auseinandersetzen, mit denen die Familie zu kämpfen hat. Endlich soll sie, wenn es sich nicht bequem machen lässt, dass sie sich freiwillig der Gesellschaft zuneigen, unter dem Vorwande des Studierens in entfernt gelegene Anstalten unserer Gesellschaft geschickt werden. Von Seiten der Mutter sollen ihnen nun nur kleine Unterstützungen gesandt werden, während die Gesellschaft Lockmittel bieten soll, um ihre Zuneigung auf uns zu übertragen. Zitat Ende. Die liebevolle Fürsorge für das Seelenheil der reichen Witwen und deren Kinder erstreckt sich aber auch auf alle den Jesuiten vertrauenden reichen Katholiken. Zitat: Was von den Witwen gesagt ist, das muss selbstverständlich auch bezüglich der Behandlung der Kaufleute, der reichen Bürger und kinderlosen Eheleute gelten. Die Gesellschaft wird nicht selten in die Universalerbschaft eingesetzt werden, wenn die Maßregeln in kluger Weise zur Durchführung gebracht werden. Die Rektoren der Kollegien werden es unternehmen, Kenntnis von den Häusern, Gärten, Landgütern, Weinbergen, Dorfschaften und den sonstigen Gütern zu gewinnen, welche die vornehmen ersten Ranges, die Kaufleute oder Bürger besitzen, und womöglich auch von den Zinsen und Lasten, welche auf den Besitztümern ruhen. Aber dabei muss man behutsam vorgehen und am wirksamsten durch die Beichte, durch vertrauten Umgang und durch private Gespräche. Wenn der Beichtvater ein reiches Beichtkind aufgefunden hat, wird er sofort den Rektor benachrichtigen und es unternehmen, dasselbe auf jede Art und Weise warm zu halten und zu hegen. Ferner ist der Hauptnachdruck darauf zu legen, dass alle unsrigen es verstehen, in passender Weise das Wohlwollen der Beichtkinder und anderer, mit welchem sie umgehen, zu gewinnen und sich der Neigung der Einzelnen anzubequemen. Daher sollen die Provinzialen darauf sehen, dass nach Orten, wo reiche und vornehme Leute wohnen, viele Personen gesandt werden, damit die Provinzialen dies umso klüger und glücklicher bewerkstelligen, sollen die Rektoren darauf bedacht sein, jene rechtzeitig in Bezug auf die dort zu gewinnende Ernte genau zu instruieren. Zitat Ende. Dass diese Vorschrift nicht nur auf dem Papier stehen, beweisen nur zu viele Beispiele, von denen hier nur einige, und zwar solche aus neuerer Zeit, zur Kennzeichnung des Ordensbetruges und der Echtheit der Moneta Secreta wiedergegeben werden sollen.